Die Wolken, zweite Szene. Der Chor. Sokrates, Strepsiades. Sokrates, allein, tritt ärgerlich aus dem Hause. Beim Atem schwör ich's, bei der Luft, beim Chaos. Nein, solchen Tölpel sah ich doch noch nie, so bäurisch, linkisch, so stupid vergesslich, der nicht die kleinste Düftelei kapiert und kaum gelernt vergisst. Ich will's einmal mit ihm probieren hier in freier Luft, ruft hinein. Strepsiades, komm raus mit deinem Faulbett. Strepsiades, innen. Ich bring's vor lauter Wanzen nicht vom Fleck. Sokrates, nur hurtig. Strepsiades kommt heraus. Stell's dahin, pass auf. Strepsiades, da steht's. Sokrates, so, willst du jetzt was lernen, das für dich ganz nagelneu, und was zuerst, die Lehre vom Wort, vom Rhythmus, den verschiedenen Maßen? Strepsiades, die Maße bitt ich, um zwei Mäßchen hat mich kürzlich erst geprellt ein Mehlverkäufer. Sokrates, unwillig. Ich frag dich, welches Maß dir mehr gefällt, das mit drei Füßen oder das mit vier? Strepsiades, potz Welt, hat denn bei euch ein Fruchtmaß Füße? Sokrates, du schwatzt verkehrtes Zeug. Strepsiades, da frag ich jeden, ob ihm ein Maß mit Füßen vorgekommen. Sokrates, zum Henker, wie stupid, wie ochsendumm. Vielleicht, dass du vom Rhythmus was begreifst? Strepsiades, Rhythmus? Verschafft mir der mein täglich Brot? Sokrates, das kommt dir in Gesellschaft wohl zustatten. Da weißt du, wenn man musiziert, doch gleich, wie sich der Takt im Marsch zum Beispiel macht. Strepsiades, im Arsch den Tick-Tack, oh, das kenn ich gut. Sokrates, was meinst du denn? Strepsiades, mit einer unanständigen Gebärde. Den Pendel mein ich da, das hab ich schon als kleiner Bub gelernt. Sokrates, gemeine Bestie. Strepsiades, aber nein, du Narr, dergleichen wünsch ich nicht zu lernen. Sokrates, so? Was denn? Strepsiades, die Kunst, die Unrecht macht zum Recht. Sokrates, du musst zuvor noch manches andere lernen, vierfüßige Tiere nenne mir, die männlich. Strepsiades, wer das nicht wüsste, wär ein Esel. Männlich sind Widder, Stier und Bock und Hund und Spatz. Sokrates, siehst du, so geht's. Das Weibchen nennst du Spatz und dann das Männchen wieder ebenso. Strepsiades, und dann? Sokrates, bedenk nur einmal Spatz und Spatz. Strepsiades, war beim Poseidon. Nun, wie muss ich sagen? Sokrates, Spatz heißt das Männchen, Spätzin heißt das Weibchen. Strepsiades, Spätzin also. Bei der Luft, recht hübsch, da muss ich wohl für diese Lehre schon dir bis zum Rand mit Mehl den Backtrog füllen. Sokrates, ein neuer Bock, der Backtrog, sagst du, männlich? Das muss ja weiblich enden. Strepsiades, ei, wieso, die Endung weiblich? Sokrates, wie Kleonymos, sollt enden. Strepsiades, nun, wo will denn das hinaus? Sokrates, dein Backtrog, sieh, geht nach Kleonymos. Strepsiades, der ging ja dem Kleonymos grad ab, drum knetet er sein Mehl im runden Mörser, allein im Ernst, wie muß ich sagen? Sokrates. Wie? Baktrögin, wie du sagst, die Demagogin. Strepsiades. Baktrögin, sonderbar. Sokrates. Das einzig Richtige. Strepsiades. Baktrögin also und Kleonymin? Sokrates. Ich sehe schon, von Eigennamen weißt du nicht, was männlich und was weiblich ist. Strepsiades. Was weiblich ist, das kenne ich gut. Sokrates. Zum Beispiel? Strepsiades. Lysilla, Philina, Clitagora, Demetria. Sokrates. Und Männernamen? Strepsiades. Weiß ich dir die Menge? Philoxenos, Milesias, Amynias. Sokrates. Dummkopf, die sind nichts weniger als männlich. Strepsiades. Die sind bei euch nicht männlich? Sokrates. Nein. Wie sagst du denn, wenn du Amynias zärtlich grüßt? Strepsiades. Ich denk, Amynchen, grüß dich Gott, Amynchen. Sokrates. Nun sieh. Amynchen, sagst du, wie Philinchen, ein Weib. Strepsiades. Es ist wahr, er zieht auch nicht zu Feld, allein du lehrst mich da, was jeder weiß. Sokrates. Tut nichts, da setz dich hin, auf das Faulbett zeigend. Strepsiades. Was soll ich tun? Sokrates, denk deinen Handel philosophisch durch. Strepsiades, nur dort nicht, möcht ich bitten, muss es sein, kann ich die Sache am Boden auch durchdenken. Sokrates, nein, es geht nicht anders, setz dich. Strepsiades, setzt sich. Weh und Jammer, so muss ich heut der Wanzen Opfer werden. Sokrates geht gravitätisch auf und ab. Strepsiades philosophiert. Chorführerin. Jetzt, Freund, studier und spekulier, nimm deinen Kopf und deine fünf Sinne zusammen. Behend, wenn du je dich verwickelst, spring auf einen andern Gedanken ab und der labende Schlaf bleibe fern deinem Augenlid. Strepsiades, vom Faulbett auffahrend. Au, au, au, au, au, au, au, au. Chorführerin, was heulst du, was ist dir? Strepsiades, ich bin des Tods. Da beißt ein Trupp Korinthier, die aus dem Bett gekrochen, mich zu schanden, und sie zwacken das Fleisch an den Rippen mir ab, uhu, uhu, und sie zapfen die Seele mir ab, und sie zwicken, Gott straf mich, die Hoden mir ab, und sie bohren sich ein in den Steiß, und hinab muß ich ins Grab. Chorführerin. Also jammere doch nicht so überlaut. Strepsiades. Nicht jammern? Und doch, was ich hat, ist dahin. Meine Börse, mein Teint, meine Seele ist dahin, meine Schuhe dahin. Und zu alle der Not muß ich armer mich noch wach singen, bis das auch dahin mein erlöschendes Leben. Sokrates. Geht auf ihn zu. He du, was machst du? Spekulierst du? Strepsiades. Ich? Ja, beim Poseidon. Sokrates. Nun, worüber denn? Strepsiades. Ob mir am Leib ein Stück die Wanzen lassen. Sokrates. Verdammter Kerl. Strepsiades. Verdammt? Das bin ich schon. Sokrates. Nicht so empfindlich. Wickle dich brav ein, besinn dich jetzt auf eine Wolfsidee, auf einen guten Griff. Er geht wieder auf und ab. Strepsiades. Mein Gott, wie sollen mir auf dem Schafpelz Wolfsideen kommen? Sitzt vertieft. Sokrates. Ich muß doch sehen, was der Gimpel macht. Rüttelt ihn. Du, Alter, schläfst du? Strepsiades. Beim Apollon? Nein! Sokrates. Was hast du da? Strepsiades. Nicht das Geringste. Sokrates. Nichts? Strepsiades. Nichts, als in meiner rechten Hand das Ding da. Sokrates. Streng. Einwickeln sollst du dich und meditieren. Strepsiades. Worüber? Gib ein Thema, Sokrates. Sokrates. Durchdenke, was du willst, und sag mir's dann. Strepsiades. Ja, was ich will, das hab ich tausendmal dir schon gesagt. Die Gläubiger will ich prellen. Sokrates. Gut. Wickle dich brav ein, nimm deine Sinne zusammen. Haarscharf denk der Sache nach, recht kritisch, logisch und exakt. Strepsiades, sich kratzend. Au weh! Sokrates, sei ruhig und verwirrt dich ein Gedanke, dann lass ihn fahren. Später lenkst du wieder den Geist darauf und wiegst ihn hin und her. Chorgesang. Lücke. Strepsiades. Ha, bester Sokrates. Sokrates. Was hast du, Alter? Strepsiades. Nen guten Griff in meiner gläubiger Tasche. Sokrates. Lass hören. Strepsiades. Sag, wie wär's, wenn ich ne Hexe mir in Thessalien holt und nachts für Geld den Mond herunterziehen ließ und ihn in eine runde Spiegelkapsel packte und fest verschlossen in Gewahrsam hielte? Sokrates. Was soll dir das denn nützen? Strepsiades. Was, wenn nirgends der Mond mehr aufging in der Welt, da brauchte ich auch keine Zinsen mehr zu zahlen. Sokrates. Wie? Strepsiades. Nun, weil man monatlich das Geld verzinst. Sokrates. Nicht übel. Nun ein zweites Probstück. Höre. Wenn man auf 5 Talente dich verklagte, wie schafftest du den Handel dir vom Hals? Strepsiades. Windet und dreht sich. Wie? Wie? Das weiß ich nicht. Die Frage ist ernst. Sokrates. Dreh nicht so eingeschrumpft dich um dich selbst, lass die Gedanken in die Lüfte fliegen, wie Maienkäfer an dem Fuß den Faden. Strepsiades. Ich weiß ein Mittel wider diese Klage, ganz schlau, das wirst du selbst gestehen. Sokrates. Welches? Strepsiades. Hast du in Krämerbuden je ein Glas gesehen? Du weißt. Durchsichtig, schön und hell, womit man Feuer macht. Sokrates. Du meinst ein Brennglas? Strepsiades. Das meine ich. Sokrates. Nun, was soll dir das? Strepsiades. Wie wär's, wenn vor Gericht ich in die Sonne träte und dann dem Schreiber unterm Griffel weg das Wachs der Klagschrift gegen mich zerschmelzte? Sokrates. Schön, bei den Grazien. Strepsiades. Ei, wie gut ist's doch, dass ich die 5 Talenten-Klag beseitigt. Sokrates. Jetzt mach dich noch an etwas. Schnell. Strepsiades. An was? Sokrates. Wie wehrst du dich, wenn dir ein Kläger zusetzt und du, weil ohne Zeugen, siehst, du musst verlieren? Strepsiades. Lump'ge Kleinigkeit. Sokrates. Wieso? Strepsiades. Nun, während der Verhandlung, just bevor mein Handel käme, ging und hängt ich mich. Sokrates. Dummheit. Strepsiades. Bei allen Göttern nein, wenn ich gestorben bin, wer will mich da verklagen? Sokrates. Unsinn, geh fort, den Schüler hab ich satt. Strepsiades. Warum denn aber, liebster Sokrates? Sokrates. Was? Du vergisst ja alles kaum gelernt, so sprich, was hab ich dich zuerst gelehrt? Strepsiades. Lass sehen, was war das erste doch, das erste, wie hieß das Ding, worin man Brotteig knetet, ach Gott, was war's doch? Sokrates. Geh zu allen Teufeln, vergesslich dummer alter Eselskopf. Strepsiades. Um Gottes Willen, ach, wie wird mir's gehen? Werd ich kein Rabulist, bin ich verloren. Zum Chor. Ihr Wolken, hört, gebt ihr mir guten Rat. Chorführerin. Der Rat, den wir dir geben, Alter, ist, schick deinen Sohn her, wenn du einen hast im rechten Alter, um für dich zu lernen. Strepsiades. Den hab ich, ist ein hübscher, wackrer Junge, nur lernen will er nichts. Wie wird mir's gehen? Chorführerin. Das duldest du, Strepsiades. Er ist voll Kraft und Mark, aus Kösyras hochfliegendem Geschlecht. Gut denn, ich will ihn holen. Will er nicht, dann ist's vorbei. Ich warf ihn aus dem Haus. Zu Sokrates. Du geh indes hinein und wart ein bisschen ab. Chorführerin zu Sokrates. Nun siehst du wohl, welchen Gewinn uns du vor allen Göttern uns hast zu danken. Bereit ist der Mann zu vollbringen, was du immer forderst. Du siehst, wie angeschossen, wie gläubig erhitzt er auf Wunder sich spitzt. Fass ihn und saug ohne Verzug gründlich ihn aus. Denn du weißt, so ein Fang entschlüpft gar leicht. Bester, dann hast du das Nachsehen. Sokrates ab ins Haus.